Wolken auf. Liebige Frau, so schön zu sein verdient Applaus. Liebige Frau, bitten Sie dann zum Tanz ein Wort der Rede. Was eine schöne Frau sofort erstehen, dass ich in sie von Tag zu Tag mich mehr und mehr verschau. Sind sie genau gnädige Frau? Thank you.